Unter Leitung des Zentralvorstandes des Generalverbandes der Wissenschaftler und Techniker Koreas fand am 25. und 26. Juli im Hüttenwerk Tanzon ein nationaler wissenschaftlich-technischer Kongress im Bereich der Buntmetallindustrie statt. Daran nahmen Teil Wissenschaftler, Techniker, Lehrer, Forscher, Doktoranden und Techniker auf den Arbeitsplätzen im Bereich der Buntmetallindustrie, einschließlich des Rheinmetallinstituts der Staatlichen Akademie der Wissenschaften, der Hüttenwerke Tanzon und Munpyeong und der Technischen Universität Kimsaek. Auf dem Kongress wurden mehr als 80 wertvolle Dissertationen vorgelegt. Während des Kongresses gab es auch Vorlesungen über die jüngste Entwicklungstendenz der Buntmetallindustrie und die wissenschaftlich-technischen Fragen bei der Verwirklichung der Selbstständigkeit und Modernisierung der Anlagen und Produktionsprozesse der Werke und Betriebe im Bereich der Buntmetallindustrie.